violent. Violent. Violent out of control. Violent out of control. Let's go promote you sometime.

Welcome to the world of electronic music. We'll be right back. We'll be right back. to you, Mr. Deji. We are doing a right thing. Smith is Mac. Porcelain. Porcelain. Erst nach links, dann nach rechts.

thing, anyone we rolled it to. Iron fist, electronical eyesight, shattered by computer brain. We are the gen of human research. We can't be stopped by anything. Robot secret agents. Robot secret agents. Robot secret agents. Robot secret agents. We are killing, torturing. We are raping, blackmailing. We are forcing, intercepting. We are strangling, breaking in. Heavenly, heavenly, technical progress wonderful. Heavenly, heavenly, technical progress wonderful. Robot secret agents. Robot secret agents. Robot secret agents. Robot secret agents. We make silent, progressive minds. We're raping the queen, we kill Khomeini. We are blowing up the Chinese wall. We're burning down the Pentagon. Finally, when we've done the job, there is no problem to be rid of us. We are no turncoats, no deserters. Scrap our bodies, easy and clean. Yeah. Bärte muss man packen. Better push my pucker. Better push my pucker. Better push my pucker. Alles gut, doch nun adieu. Zieh dein Hutchen, entdeck gut. Alles gut, auch nun adieu. Zieh dein Hutchen, entdeck gut. Alles gut, auch nun adieu. Zieh dein Hutchen, entdeck gut. Alles gut, auch nun adieu. Zieh dein Hutchen, entdeck gut. Alles gut, nun adieu. Zieh dein Hutchen, entdeck gut. Thank you. We'll be right back.

Was tun Sie hier? Elektronisches Radio. The one. The only. The classic. Elektronisches Radio. Elektronisches Radio. Thank you. Civilization. Affe sind Wärme, sonst dann ist alles aus. Check.

Schalt mich aus. Herr Schneider, ich fahre nicht weg. Ich fahre nicht weg. Ich fahre nicht weg. Nein, Herr Schneider, ich fahre nicht weg. Samstagabend geht es leider auch nicht. Nein, Herr Schneider, ich fahre nicht weg. Ich fahre nicht weg. Ich fahre nicht weg. Nein, Herr Schneider, ich fahre nicht weg. Schneider. Nein, Herr Schneider. Boy. Die Menschheit.